Der versiegelte Engel von Nikola Ljeskov. Gelesen von Schalkmar. 11. Kapitel. Sie können sich vorstellen, meine werten Herren, wie ich vor solch einem Wunder erschrecken musste. Woher war dieser stille, gebieterische Alte gekommen? Und wie hatte mein Jowa, der noch eben dem Tode nahe schien, die Kraft gewonnen, gleich das Holzbündel zu tragen? Ich stieg so schnell ich vermochte vom Baum herunter, warf mein Säbelchen an seinem Strick auf den Rücken, brach mir für alle Fälle einen verlässlichen, kräftigen Knüppel und eilte ihnen nach. Ich hatte sie bald eingeholt und sah, der Alte ging voran und war genau so, wie er mir in den ersten Augenblicken erschienen war. Klein und bucklig, das Bärtchen auf beide Wangen buschig und weiß wie Seifenschaum. Und mein Lewontitsch folgte schnell seiner Spur und blickte mich dabei unverwandt an. Aber wenn ich ihn ansprach und mit der Hand berührte, schenkte er mir nicht die geringste Aufmerksamkeit und ging wie im Schlaf daher. Ich trat an den Alten heran und rief, »Verehrter!« Und er erwiderte, »Was willst du?« »Wohin führst du uns?« »Ich führe niemanden«, sagte er. »Alle führt Gott.« Bei diesen Worten blieb er stehen, und ich sah, dass sich vor uns eine niedrige Mauer mit einem Tor erhob und in dem Tor ein kleines Pförtchen angebracht war. Der Alte begann daran zu klopfen und rief, »Bruder Miron, Bruder Miron!« Aber von drinnen antwortet unwirsch eine grobe Stimme. »Wieder hast du dich nachts herumgetrieben. Bleib im Wald zur Nacht, ich lass dich nicht rein.« Doch der kleine Greis begann zu flehen und freundlich zu bitten. »Lass ein, Bruder, lass ein!« Plötzlich riss der Grobian von innen die Türe auf, und ich sah einen Menschen der gleichen Kutte, wie sie der Alte trug, vor mir. Er war ein roher Kerl, und kaum hatte der Alte die Füße über die Schwelle gesetzt, als jener ihm einen Stoß versetzte, dass er beinahe zur Erde gefallen wäre. Aber er sagte, »Segne dich Gott, mein Bruder, für diesen Dienst!« »Heiland, denke ich mir, wohin sind wir geraten?« Und plötzlich erleuchtet und entsetzt es mich wie ein Blitz. »Gott sei mir gnädig, wenn es nur nicht Pam war, der zornlose Einsiedler ist. Dann wäre es besser gewesen, ich wäre im dunklen Wald umgekommen oder hätte mir bei einem wilden Tier oder einem Räuber ein Lager gesucht, als unter diesem Dache.« Kaum hat er uns in seine kleine Hütte hineingeführt und ein gelbes Wachslicht angezündet, als ich schon erriet, dass wir uns wirklich in einer Waldeinsiedelei befanden. Und ich kann mich nicht mehr beherrschen und frage, »Verzeih mir, gottesfürchtiger Mann, wenn ich dich frage, ob es sich für mich und meinen Gefährten geziemt, hier zu bleiben, wohin du uns geführt hast.« Er beantwortet, »Gottes ist die ganze Erde. Und gesegnet sind alle Lebenden. Lege dich hin und schlaf.« »Nein«, erwidere ich, »erlaube, dass ich dir sage, wir gehören dem alten Glauben an.« »Wir sind alle vom Leibe Christi. Er umfängt uns alle.« Und damit führt er uns in einen Winkel, wo auf dem Boden eine dürftige Lagerstatt aus Matten hergerichtet ist und am Kopfende ein mit Stroh bedeckter Holzklotz liegt und sagt zu uns beiden, »Schlaft!« Mein Lewontitsch schlägt sich als gehorsamer Junge gleich hin, während ich meine Vorsicht beibehalte und frage, »Verzeih, Mann Gottes, noch eine Frage.« Er antwortet, »Wozu fragen? Gott weiß alles.« »Nein, sage mir, wie heißt du?« Aber er erwidert mit dem für ihn ganz unpassenden Weiberspruch, »Man nennt mich den Enterich. Wie man mich heißt, das weiß ich nicht.« Und mit diesen leeren Worten kriecht er mit seinem Lichtlein in eine kleine Kammer, eng wie ein Holzsärglein, aber hinter der Wand vernimmt man wieder die Stimme des Grobians. »Da steh dich nicht, Licht zu brennen. Du zündest noch die Zelle an. Aus dem Büchlein kannst du am Tage beten, jetzt aber bete im Dunkeln.« »Ich werde nicht, Bruder Miron«, antwortet jener. »Ich werde nicht.« Und bläst das Licht dann aus. Ich flüstere, »Vater, Wer ist es, der euch so barsch bedroht? Es ist mein Diener Miron, ein guter Mensch. Er behütet mich. Nun ist es aus, denke ich mir. Es ist der Einsiedler Bamba. Es kann niemand anders sein als er, der Zorn und Neidlose. Jetzt ist das Unglück da. Er hat uns hierher gebracht und senkt uns jetzt wie der Feuerbrand das Fett. Das Einzige, was übrig bleibt, ist morgen, beim Morgengrauen, Levontich von hier zu entführen und zu entfliehen, damit er nicht wisse, wo wir sind. Ich klammerte mich an diesen Plan und beschloss, nicht zu schlafen, dem Jüngling beim ersten Morgenschimmer zu wecken und zu fliehen. Um nicht einzuschlafen, womöglich zu verschlafen, liege ich da und spreche in einem Fort das Glaubensbekenntnis, wie es der alte Glaube vorschreibt. Und wenn ich damit fertig bin, setze ich gleich hinzu, dieser Glaube ist der apostolische, dieser Glaube ist der katholische, dieser Glaube hält das All und beginne von neuem. Ich weiß nicht, wie oft ich das Glaubensbekenntnis wiederholt habe, um nicht einzuschlafen, aber gewiss waren es viele Male. Und auch der Alte betet noch immer in seinem Sarge, und mir scheint, als zeige mir das Licht in den Balkenritzen, wie er sich immer von neuem verneigt. Und plötzlich meine ich ein Gespräch zu hören, und was für eines, ein ganz unerklärliches. Als sei Levontich beim Stares eingetreten und spreche mit ihm über den Glauben, aber ohne Worte, sondern sie sehen einander nur an und verstehen sich. Dieses Bild stand mir lange vor Augen, und ich hatte darüber schon fast vergessen, mein Glaubensbekenntnis zu wiederholen. Da glaube ich zu hören, wie der Stares dem Jüngling sagt, »Gehe und entsündige dich!« Und jener antwortet, »Ja, ich will mich entzündigen.« Auch jetzt kann ich Ihnen nicht sagen, ob es im Traume oder in der Wirklichkeit geschehen ist, aber sicher habe ich darauf lange geschlafen. Wie ich endlich erwache, sehe ich, es ist heller Tag, und der Stares, unser Wirt, der Einsiedler, sitzt da und zieht eine Aale durch einen Lindenbastschuh, den er auf seinen Knien hält. Ich beginne ihn aufmerksam zu betrachten. Ach, wie schön er ist, wie vergeistigt, als wenn ein Engel vor mir säße und für seine Erdenwandlung in unscheinbarer Gestalt Bastschuhe flechte. Ich betrachte ihn und sehe, dass auch er mich anschaut, lächelt und sagt, »Hast du genug geschlafen, Mark? Es ist Zeit, ans Werk zu gehen.« Ich erwidere, »Was ist denn mein Werk, gottesfürchtiger Mann, oder weißt du alles?« ich weiß«, sagt er. Macht denn der Mensch einen Weg ohne Zweck? Alle, Bruder, alle suchen die Wege Gottes. Helfe dir Gott in deiner Demut. Was sagst du, heiliger Mann, meine Demut? Du bist demütig. Aber was habe ich in meiner Eitelkeit für eine Demut? Habe ich antwortet. Ach nein, Bruder, nein. Ich bin nicht demütig. Ich bin ein großer Sünder, denn ich wünsche teilzuhaben am Himmelreich. Und im Bewusstsein dieser Sünde faltet er mit einem Male die Hände und beginnt, wie ein kleines Kind zu weinen. Herr, betet er, zürne mir nicht, für diesen Eigenwillen werfe mich auf den Grund der Hölle und befiehl deinen Teufel, mich zu quälen, wie ich es verdient habe. Nein, denke ich mir, nein, es ist Gott sei Dank nicht der scharfsichtige Einsiedler Pamwa. Es ist einfach ein geistesumnachteter Greis. Ich dachte mir, dass doch niemand bei gesundem Verstande auf das Himmelreich verzichten und beten könne, möge Gott in zur Beinigung den Teufel geben. Einen solchen Wunsch hatte ich in meinem ganzen Leben noch von niemandem gehört. Und so wandte ich mich von der Klage des Greises ab, da ich sie für eine Verrücktheit und eine von den Teufel geschickte Versuchung hielt. Dann dachte ich mir, dass ich noch immer hier liege, während es doch Zeit zum Aufstehen sei. Plötzlich sehe ich aber, wie sich die Türe öffnet und mein Levontich hereintritt, den ich ganz vergessen hatte. Er tritt ein, fällt vor dem Stares nieder und sagt, »Vater, ich habe alles vollbracht, jetzt segne mich.« Der Stares sieht ihn an und antwortet, »Friede sei mit dir, ruh dich aus. und ich sehe, wie sich mein Jüngling vor ihm wieder bis zur Erde verneigt, hinausgeht und der Einsiedler wieder an seinem Bastschuhen arbeitet. Da springe ich mit einem Male auf und denke, nein, jetzt nehme ich schnell meinen Jowa und fort von hier. Damit trete ich in einen kleinen Vorraum und sehe dort meinen Jüngling ausgestreckt auf der Holzbank da liegen, die Hände auf der Brust gefaltet. Um meine Unruhe nicht zu verraten, frage ich ihn laut, weißt du vielleicht, wo ich Wasser schöpfen kann, um mein Gesicht zu waschen? Und ich setze flüsternd hinzu, beim lebendigen Gott beschwöre ich dich, lass uns so schnell wie möglich von hier gehen. Dabei sehe ich ihn genauer an und merke, dass Jowa nicht atmet. Er ist dahingegangen, gestorben. Und ich schreie mit einer Stimme, die wie eine Fremde klingt, Pamwa, Vater Pamwa, du hast meinen Knaben getötet. Aber Pamwa tritt leise auf die Schwelle und sagt freudig, fortgeflogen ist unser Jowa. Mich packt der Zorn. Ja, antworte ich unter Tränen, er ist fortgeflogen, du hast seine Seele hinausgelassen, wie eine Taube aus dem Käfig. Und dann werfe ich mich zu den Füßen des Entschlafenen nieder und stöhne und weine, bis am Abend die Mönche aus dem kleinen Kloster kommen, seinen Leichnam waschen, in einen Sarg legen und davontragen. Denn er war am Morgen, während ich schlief, zur herrschenden Kirche übergetreten. Mit dem Vater Pamwa sprach ich kein Wort mehr. Was hätte ich ihm auch sagen können? Beschimpfte man ihn so, segnete er. Hätte man ihn geschlagen, so würde er sich bis zur Erde verneigt haben. Unüberwindlich war dieser Mensch in seiner Demut. Wovor sollte er auch erschrecken, wenn ihm selbst die Hölle begehrenswert erschien? Nein, ich hatte nicht umsonst vor ihm gezittert und gefürchtet, dass er uns ansegnen werde, wie der Feuer brannt das Fett. Mit seiner Demut würde er selbst alle Teufel aus der Hölle vertreiben oder zu Gott bekehren. Wenn sie anfingen, ihn zu quälen, würde er sie bitten, peinigt mich, Grausamer, ich habe es verdient. Nein, nein, solche Demut kann nicht einmal der Satan ertragen. Er würde sich beide Hände in den Mund schlagen, würde sich den Nägel abreißen und dann selber seine ganze Ohnmacht vor dem, der solche Liebe erschaffen, erkennen und in Scharen vor ihm vergehen. So sagte ich mir denn, dass dieser Greis mit dem Lindenbastschuhen der Hölle zum Verderben geschaffen sei. Und ich streifte die ganze Nacht im Wald umher, wusste selbst nicht, weshalb ich nicht das Weite suchte und dachte unablässig, wie mag er wohl beten, auf welche Weise, nach welchen Büchern? Und dabei fiel mir ein, dass ich bei ihm kein einziges Heiligenbild gesehen hatte. Bloß ein Kreuz aus zwei mit Lindenbast aneinandergebundenen Stäbchen und auch keine dicken Bücher. Gott, da dreiste ich mich zu urteilen, wenn die herrschende Kirche nur zwei solche Menschen hat, so sind wir verloren, denn dieser Mensch ist ganz beseelt von Liebe. Immer wieder muss ich an ihn denken, und gegen Morgen ergreift mich ein heftiges Verlangen, ihn vor meinem Weggang, wenn auch nur für einen Augenblick, wieder zu sehen. Kaum habe ich dies gedacht, als ich wieder dasselbe Knistern vernehme und der Vater Pamwa wieder mit Beil und Holzbündel aus dem Walde heraustritt und sagt, was säumst du so lange? Beeile dich, dein Babylon zu errichten. Dieses Wort erschien mir bitter und ich sagte, weshalb machst du mir einen Vorwurf? Ich errichte kein Babylon und scheide mich vom babylonischen Pfuhl. Aber er antwortet, was ist Babylon? Eine Säule des Dünkels. Schmeichle dir nicht mit deiner Rechtschaffenheit, sonst verlässt dich dein Engel. Ich sagte, Vater, weißt du denn, weshalb ich wandere? Und ich erzähle ihm unser ganzes Leid, und er hört alles an, hört und antwortet. Der Engel ist geduldig, der Engel ist mild. Wie es der Herr ihm befiehlt, so kleidet er sich. Was er ihm befiehlt, das wirkt er. Also ist der Engel. Er lebt in der Seele des Menschen. Die Unwissenheit hat ihn versiegelt. Aber die Liebe wird das Siegel zerbrechen. Damit entfernt er sich von mir. Aber ich kann die Augen nicht von ihm wenden, kann mich nicht bezwingen, falle nieder und verneige mich vor ihm bis zur Erde. Als ich das Gesicht erhebe, ist er nicht mehr da. Ob ihn nun die Bäume verdeckten oder Gott weiß, wohin er verschwunden ist. Ich begann über seine Worte nachzudenken. Der Engel lebt in der Seele des Menschen und ist versiegelt. aber die Liebe wird ihn befreien. Und plötzlich kommt mir in den Sinn, wenn er selbst der Engel war und Gott ihm befohlen hat, mir in dieser Gestalt zu erscheinen, so werde ich nun wie Levantic sterben. Von diesem Gedanken erfasst, entsinne ich mich kaum mehr, wie ich auf einen Baumstamm über den Bach komme und zu laufen beginne. 60 Werst, ohne Rast, immer in der Angst und der Vorstellung, den Engel gesehen zu haben, bis ich auf einmal ein Dorf erreiche und dort den Ikonmaler Sebastian finde. Wir verständigten uns bald, versprachen alles und beschlossen, uns schon am nächsten Tage auf den Weg zu machen. Aber unsere Vereinbarung war ohne jede Wärme und unsere Reise noch weniger. Einmal, weil der Ikonmaler Sebastian ein nachdenklicher Mensch war und dann wohl noch mehr, weil ich nicht mehr dasselbe war wie zuvor. Vor meiner Seele stand der Einsiedler Pamwa und meine Lippen flüsterten die Worte des Propheten Jesajas. Der Geist Gottes spricht aus dem Munde dieses Menschen. Ende des 11. Kapitels, gelesen von Schalkmar. Oh, so Jesus.